Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wieder Freitemennacht heute. Das heißt, ihr könnt euch sehr gerne hier melden, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50. Offene Themennacht. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert. Und ja, über das ihr gerne mit mir streiten, plaudern oder einfach nur reden wollt. Oder ihr mailt domian@wdr.de und bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Wir fangen an mit der Kerstin und Kerstin ist 45. Guten Morgen, Kerstin. Guten Morgen. Hallo, Kerstin. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich melde mich mal, weil ich morgen für unbestimmte Zeit zu zwei großen Operationen in die Klinik muss. Mhm. Was sind das für Operationen? Die eine Operation ist, ich bin vor 15 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Ja. Und da hatte man dann Implantate gesetzt. Ja. Die jetzt porös werden, wo man komplett erneuern muss. Wie merkt man das, wenn so Implantate porös werden? Durch Kontrollen von, durch Computertomographie und. Ah ja. Man spürt es nicht, wenn man anfasst. Nein, ja. Das merkt man nicht. Und dann hat man auch vergangene Woche mir mitgeteilt, es haben sich erneut Krebszellen gebildet am Unterleib und das muss auch komplett operiert werden. Also das eine ist eher eine kosmetische Operation, das andere ist eine sehr ernste Operation. Naja, kosmetisch kann man dazu nicht sagen. Also wenn die Implantate nicht in Ordnung sind, kann es auch gesundheitsschädlich sein. Ja, ich verstehe. Natürlich, ja, klar. Und ja. Da muss man sie jetzt auch rausgenommen werden, ja. Und diese Operationen werden hintereinander gemacht? Kann man laut Stand der Dinge auch noch nicht genau sagen. Freitag ist auf alle Fälle der Operationstermin angesetzt. Man will versuchen, dass man beides so schnell wie möglich machen kann. Also zusammen machen kann. Während einer Operation? Ja. Oh. Mhm. Das ist natürlich auch sehr hart. Man sagte aber trotzdem besser, als wenn man den Körper erneut zweimal kurze Zeit hintereinander die Narkosen aussetzt, ob der Kreislauf mitmacht und dergleichen. Das ist, wird alles individuell während der OP entschieden, ob das wirklich machbar ist. Verstehe. Freitag. Hast du Angst? Mehr als Angst. Glaube ich. Mehr als Angst. Weil ich jetzt nicht weiß, was mich wirklich richtig erwartet. Es geht ja auch nicht ausschließlich nur um die Operationen, sondern wahrscheinlich auch noch, was dann danach kommt. Ja, naja, man hat mir schon gesagt, wahrscheinlich wieder Chemo. Und das geht man wirklich durch die Hölle. Ist dieser erneute Krebsausbruch in Verbindung zu setzen mit dem Brustkrebs von vor 15 Jahren? Ja. Ja. Man hatte das damals zu spät erkannt und auch seitens der Ärzte etwas auf die leichte Schulter genommen. Und seit 15 Jahren sind immer wieder neue Ausbrüche. Ich hatte etliche Operationen schon diesbezüglich. Ach so, es gab während dieser 15 Jahre schon immer wieder Auffälligkeiten. Ja, ja, 11, 12 Operationen habe ich schon hinter mir. Ach du je. Ach du je. 12 Operationen? Und wie viele Chemotherapien? 6. Und diverse Bestrahlungen noch. Und das ist die Hölle, durch die man da geht? Ja. Ja. Zum Anfang dachte ich noch, okay, man kann es packen, und aber je öfter man das machen muss, umso geschlauchter wird der Körper, umso anstrengender wird er alles. Willst du dir neue Implantate einsetzen lassen oder möchtest du es ganz rauslassen? Also man hat davon abgeraten, man hat gleich gesagt, also neu auf keinen Fall, die werden rausgenommen und gut ist. Wie gehst du denn da mit um, mit der Vorstellung, dass du dann keinen Busen mehr hast? Gute Frage, nächste Frage. Also ich habe da noch ein Horrorbild vor mir von damals. Man hat damals mir eigentlich auch gesagt, man könnte brusterhaltend operieren. Und als ich dann aus der Narkose aufgewacht bin, sagte man mir, ging leider nicht, man musste gleich beide Seiten abnehmen. Und drei Tage danach hat man das erste Mal einen Verbandswechsel gemacht. Und hatte mich gezwungen, sich das anzugucken im Spiegel. Gezwungen? Ja. Die haben gesagt, sie müssen sich das jetzt mal angucken, damit sie damit konfrontiert werden. Ja. Und seitdem komme ich überhaupt mit meinem Körper nicht mehr klar. Beschreib mal, wie war das, als du dir das angeschaut hast? Es war alles rot entzündet. Es war, wie soll ich sagen, wie rohes Fleisch. Mhm. Ich war nicht mehr selbst. Ich habe nur noch gebrüllt und geschrien. Mhm. Ja. Ich sah verhunzt, als ob man verhunzt ist. Mhm. Ja. Und dann, dreiviertel Jahr danach, hatte man dann die Implantate erst gesetzt. Aber da war dir klar, dass du auf jeden Fall welche haben möchtest? Das hatte man erst eine ganze Zeit später mit mir abgesprochen, dass das machbar wäre. Mhm. Ja. Und wie gesagt, seitdem komme ich auch mit meinem Körper komplett nicht klar. Und dann die anderen Operationen, die eine Operationsnarbe nach der anderen. Also ich fühle mich echt nicht wohl. Mhm. Aber nachdem die Implantate eingesetzt worden waren, war das denn dann zumindest eine kleine Erleichterung körperlich für dich, also optisch? Dass du etwas, dann, ja. Etwas, ja. Ja, ja. Bist du alleinstehend oder bist du verheiratet? Hast du einen Freund? Ich habe damals mich vom Partner getrennt. Und jetzt? Ich bin nach wie vor alleine. Ja. Hängt das auch damit, mit der Erkrankung und vielleicht auch der Scham vor dem Körper zusammen? Ja. Ich wollte ihm das nicht antun. Ist er denn dann so ganz einfach gegangen? Ich habe ihm gesagt, es ist Schluss aus, er möchte bitte gehen. Und er ist dann gegangen. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? 8 Jahre vorher. 8 Jahre? Wie? Mhm. Und er hat dich dann nicht weiter befragt, warum? Nee, er hat es akzeptiert. Ist dann gegangen. Glaubst du im Nachhinein, dass ihm deine Entscheidung quasi schon recht war? Wir haben uns nie wieder danach gesprochen. Aber man denkt doch darüber nach. Und ich habe auch dann gesagt zu den Ärzten, ich habe eine Weile in der Klinik gelegen, ich möchte von ihm definitiv auch keinen Besuch mehr. Aber ich bin ganz erstaunt, wenn man 8 Jahre mit jemandem zusammen war. Waren das gute 8 Jahre? Es waren gute 8 Jahre, kann man so sagen, aber ich bin mit mir selber nicht mehr klargekommen, ich war nicht mehr selbst. Das heißt, wirklich der einzige Grund, dass du dich von deinem Partner getrennt hast, war, dass du deinen Körper nicht mehr mochtest und ihm deinen Körper nicht zumuten wolltest. Richtig. Nur das war's. Ja. Erstaunt es mich so, dass er dann nicht zu dir gesagt hat, pass mal auf, Kerstin, er hat das ja wahrscheinlich geahnt, dass du mit dem Körper nicht zurechtkommst. Daran, mich stört es nicht oder so, das hätte er sagen können. Er hat es ja auch versucht, wo ich in der Klinik dann gesagt habe, wir trennen uns, es ist Schluss aus, so und so. Er hatte versucht, mit mir noch zu sprechen und zu reden und ich habe aber dann gesagt, nee, Schluss aus. Und hatte dann auch gesagt, ich möchte von ihm auch keinen Besuch mehr, bitte. Gehst du aber sehr radikal mit solchen Dingen um? Ja. Mit solchen Entscheidungen. Hast du es bereut? Schon etwas, ja. Ja. Ne? Gibt es Sehnsucht nach Liebe und Zärtlichkeit? Etwas. Etwas schon, ja, aber... Ja. Das steht für mich jetzt nicht im Vordergrund. Natürlich, jetzt geht es um andere Sachen, dass du die Operation gut überstehst am Freitag. Hm. Besteht die Chance, dass du in keine Chemotherapie musst? So wie man mir jetzt sagte, bei den Voruntersuchungen, bei allem, also Chemo ist angesagt und empfehlenswert. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich auch so sein. Ja. Hast du Momente, wo du denkst, ich habe keine Kraft mehr? Die habe ich natürlich. So stark, dass du... Mir wäre es, wenn ich es mal so offen sagen darf, auch ganz lieb, wenn ich da aus der Narkose nicht mehr aufwache. Wenn du aus der Narkose nicht mehr aufwachen würdest? Ja. Hast du Kinder? Nein. Was ist denn in all den Schwierigkeiten schön in deinem Leben? Im Moment gar nichts. Gibt es etwas an trotz der Schwierigkeiten, sage ich immer dazu, gibt es etwas, an dem du dich erfreust? Nee. Nichts? Nee. Selbst nicht... Ich weiß jetzt nicht, jetzt der schöne Frühling oder so. Nee. Nein. Mhm. Nee. Bist du einsam? Das kann ich nicht sagen. Meine Familie kommt, Freunde, Bekannte, die kommen und wir unternehmen auch was zusammen. Aber dass ich jetzt einsam bin, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber der Lebensmut ist nicht mehr so da. Richtig. Hat das zu tun jetzt mit der neuen Diagnose? Das geht schon wirklich, ich habe auch keine Kraft mehr, es geht schon, wie gesagt, 15 Jahre, ein auf, ein ab und man kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Mhm. Ja. Ne? Weil jeder Kampf, jede erneute Operation, jede erneute Schema kostet noch mehr Kraft als die vorgehende. Absolut, Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Jede Operation, jede Narkose, alles ist belastend. Natürlich. Und auch die seelischen Schläge, immer wenn man dann eine Diagnose bekommt, dass es wieder ausgebrochen ist. Das ist ja auch fürchterlich. Und ja, dann gibt es mal Zeiten, so 3-4 Wochen, wo, ach Mensch, es geht ja doch wieder bergauf, es geht einem besser, man fühlt sich besser, man hat ein bisschen mehr Kraft und dann kommt das Nächste. Ne? Also, Hast du denn in den letzten Jahren trotz aller Rückschläge noch arbeiten können? Nein. Gar nicht mehr? Nein. Du bist zu Hause? Ja. Wie verbringst du so deine Tage? Na, ich versuche, mein Haushalt zu machen. So gut wie geht, versuche ich das noch alleine zu bewältigen. Und wie gesagt, dann kommen Freunde, Bekannte, mit denen man auch mal was unternimmt. Oder mit einer Nachbarin, dass man dann mit ihrem Hund spazieren geht. Ja. Du hast gerade gesagt, du wärst eigentlich theoretisch gar nicht so traurig, wenn du nicht mehr aus der Narkose aufwachst. Ja. Das ist ja so ein Wunsch, wo so ein mehr oder weniger eine passive Haltung ist. Also wenn es dann passiert, dann passiert es und es ist auch egal. Mhm. Gab es dann auch schon andere Überlegungen, dass du aktiv dir dein Leben nehmen wolltest? Nee, das nicht. Das wirst du auch nicht tun? Nee. Das auf keinen Fall. Warum nicht? Dazu bin ich zu feige. Sage ich es jetzt mal so. Und ich denke auch nicht, dass ich das Recht irgendwie habe, mir selbst das Leben zu nehmen. Auf keinen Fall. Was, lass uns mal was Positives überlegen. Eine Hoffnung. Was wäre eine Hoffnung? Eine Hoffnung? Ja. Das wäre, dass der Spuk, sag ich jetzt mal, ein Ende hat, dass ich wenigstens für ein paar Stunden auch arbeiten mal könnte am Tag. Das wäre eine Hoffnung, das wäre eine Alternative. Ja, was hast du früher gearbeitet? Ich war Verkäuferin. Und das wäre so ein Wunsch, wenn das irgendwie ging, nochmal ein paar Stunden am Tag arbeiten gehen zu können. Ja, verstehe. Ja. Ach Kerstin, was wünsche ich dir von Herzen, dass nach dem erneuten Eingriff und das, was dir bevorsteht, dass es danach dann endlich Ruhe hat. Das wünsche ich dir so von Herzen. Dankeschön. Von tiefem Herzen. Danke. Aber zuerst mal jetzt toi toi toi für Freitag, für die Operation, dass du die gut überstehst, dass alles so läuft wie geplant. Und ich biete dir jetzt sehr gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Sabine an. Das wäre gut. Ja, ich dachte schon, dass du es nicht möchtest, aber das fände ich ganz gut. Ich fände es ganz gut. Dankeschön. Sehr gerne. Kerstin, du legst auf und von Herzen alles Gute von meiner Seite. Herzlichen Dank. Toi, toi, toi. Und wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss. Und euch noch eine schöne Sendung. Dankeschön, sehr nett. Tschüss. Bitte. So, ihr Lieben, 0800 220 5050. Wir sind wieder da. Falls ihr das noch nicht bemerkt haben solltet, seit gestern. Ja, das heißt, jede Nacht können wir wieder hier talken, was das Zeug hält, über alles Mögliche und Unmögliche. Und ihr könnt euch melden, heute auch wieder Freithemennacht, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und ihr könnt immer auch schon eine Stunde, bevor die Sendung beginnt, nämlich ab 0 Uhr unter dieser gerade genannten Telefonnummer hier bei uns anrufen und euch anmelden zum Gespräch. So, hier ist Svenja. Svenja ist 44. Hallo Svenja. Ja, hallo Domian. Svenja. Hallo. Um was geht's? Ja, also mein Thema ist, dass ich bis vor 4 Monaten dachte, ich sei Stockhetero, dann in einer Reha war und mich dort Hals über Kopf in eine Frau verliebt habe. Wo warst du? In einer Reha. In der Reha? Achso. Ja. Achso. Und sie hat sich auch in mich verliebt und alles konnte ja auch sehr schön sein, seitdem sind wir auch zusammen. Wenn ich der Sex etwas klemmig wäre. Also ich bin mir jetzt irgendwie wirklich unsicher, ob ich da nicht irgendwie reingeschlittert bin. Was heißt denn, stopp, was heißt, der Sex ist klemmig? Ja, es hat sich irgendwie mit Männern schwieriger angefühlt, normaler angefühlt. Da ging gleich die Lampe an und hier ist es halt immer so, dass ich mich doch ein bisschen letztlich überwinden muss, ehrlich gesagt. Ist das für deine Freundin, ich nenne sie jetzt mal so, die ja, ist ja. Ja, ist ja. Genau. Ist es für deine Freundin auch der erste lesbische Kontakt? Nee. Die ist schon Profi. Das kann man jetzt auch nicht sagen, aber auf jeden Fall schon etwas erfahrener als ich, weil ich ja noch gar keine Erfahrung habe. Ich meine, du bist 44, wenn du bis zu diesem Zeitpunkt wirklich stockhetero gelebt hast, ist es ja auch klar, dass man in Sachen Sexualität da mal ein bisschen unbeholfener, vorsichtiger, unsicherer rangeht. Ja, also ich komme mir wirklich vor wie 14, ne? Ist es eine Unsicherheit oder ist es ein, bist du weniger angemacht von dem Sex? Ich glaube beides. Ich weiß eben wirklich nicht, ob das jetzt die jahrelange Erfahrung ist mit Männern. oder ob es wirklich nicht so wirklich mein Ding ist. Also ich kann es wirklich, ich kann mich nicht so unterscheiden. Ich weiß eben nicht, dauert es vielleicht noch ein bisschen was oder ja, ist es einfach nicht. Du warst vorher aber nicht, also als du deine Freundin kennengelernt hast, nicht in einer Beziehung noch? Nee, die Beziehung war beendet. Also ja. Ich war 7 Jahre mit dem Mann zusammen, das war seit 3 Monaten beendet und ich wollte erstmal allein sein und mich ein bisschen regenerieren. Und dann traf mich aber der Blitz und ja. Aber das ist genau der Punkt. Da werden ganz viele Leute sagen, wie kann denn das sein? Die Frau hat 44 Jahre Erfahrung hinter sich, hat immer auf Männer gestanden. Mhm. Und dann kann einen so aus dem heiteren Himmel der Blitz treffen und plötzlich ist man lesbisch. Wie geht das? Ja, eben. Ich meine, das ist ja auch genau mein Problem in Anführungsstrichen, dass ich selber da stehe und denke, Gott, was bin ich jetzt eigentlich? Hast du dich vorher nie mal ertappt bei, dass nee. Du... Nie? Nee, echt nicht. Nee, du hast nie meine Frau im sexuellen Sinne nachgeguckt, oder? Im Gegenteil, also ich konnte es nie verstehen. Und ich hätte, also wenn ich eins nie für möglich gehalten hätte, dann, dass ich mich jemals in eine Frau verlieben würde. Das war für mich völlig absurd. Wie hast du es denn gemerkt, dass du dich in die Freundin verliebt hast? Mein Mann war in so einer speziellen Reha-Klinik, wo es eine Kuschelcouch gab. Was gab es da, eine Kuschelcouch? Eine Kuschelcouch, ja, ja. Und dann waren wir zusammen auf dieser Kuschelcouch und haben 3 Stunden gekuschelt und danach war es irgendwie passiert. Ich meine, das hört echt ein bisschen schräg an. Was ist das denn für eine komische Therapie? Das ist keine komische Therapie. Das ist ein therapeutisches Konzept, dass Körperkontakt wichtig ist. Und ich habe noch gedacht, ich würde mich bedanken. Ich würde mich bedanken, auf eine Kuschelcouch mich zu jemandem zu legen, den ich nicht kenne. Ich kenne sie ja schon. Und ich hab noch gedacht, naja, Mann wäre mir eigentlich lieber, aber gut, meine Frau ist gar niemand und ja, und dann war es echt passiert. Also okay, kuscheln ist das eine. Während du mit der Frau auf der Kuschelcouch gekuschelt hast, war das auch ein bisschen, also wir wollen es gleich klar ausdrücken, war es ein bisschen geil für dich auch? Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht, nee. Nur einfach so nett und innig und herzlich genau, und so. Genau. Okay, ab wann wurde es denn geil? Also geil in dem Sinne erstmal nicht. Das kam erstmal ein Schmetterling im Bauch. Und wenn ich sie gesehen habe, dann war ich völlig aufgelöst, weiche Knie und also völlig verknallt. Es ging aber nicht in die sexuelle Richtung. Also in der Reha sowieso nicht, weil da durfte ja auch nichts passieren. Ist auch nicht. Ja. Was war das eigentlich für eine Reha? Weswegen warst du in dieser Reha? Depression. Ah ja. Und sie auch? Mhm. Ja. Mhm. Dann war die Reha vorbei. Dann war ich sehr vorbei, genau. Wie war der erste Sex? ja, muss man jetzt also erörtern. Ja, wir haben schon ziemlich rumgemurkst. Also irgendwie, es war schon... Mit oder ohne Orgasmus? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Echt, das weißt du nicht mehr? Nee, das weiß ich echt nicht mehr. Ach, das ist doch eine wichtige Sache. Wie peinlich. Nee, kann ich gar nicht mehr sagen. Und als es dann passiert war und du dann irgendwann am anderen Tag aufgewacht bist oder ein paar Stunden später, wie hast du dich da gefühlt? Ja, ein bisschen seltsam. Das war so fremd, das war so ungewohnt. Und das ist letztlich immer noch ungewohnt, obwohl das jetzt ja schon 3 Monate her ist. Naja, so lange ist das ja auch noch nicht. Ja, das ist wirklich die Frage. Ist es wirklich eine Frage der Zeit? Kann man sich an sowas gewöhnen? Also ich habe jetzt ein paar Bücher gelesen und wenn ich, da lese ich immer, ja, ich wusste endlich, ich war angekommen und es war mega geil und toll und die Engel haben gesungen und Ich bin jetzt schon gar skeptisch bei der Formulierung, kann man sich an sowas gewöhnen? Da würde ich schon sagen, komm Mädchen, vergiss es. Das ist es nicht. Entweder steht man in Flammen. Sicher muss man sich am Anfang vielleicht auch ein bisschen vortasten und so, das ist völlig klar. Aber das ist ja gerade mit Sexualität und Leidenschaft, entweder hat man das und man ja, brennt oder man brennt nicht. Das war bei Männern auch immer so meine Erfahrung. Also ich glaube von Anfang an, das klappt nicht. Und aber ich habe gedacht, okay, das ist eine besondere Situation, das ist einfach ganz neu, ich kenne es noch nicht. Also vielleicht dauert es ganz einfach was. Weil ich meine, wenn ich so zurückdenke, als ich 14 war, erster Sex, war natürlich auch nicht von Anfang an. Ja, ja. Ne? Okay, nun gut, aber küsst du sie gerne? Ja, total. Zungenkuss? Ja. Ja, das schon? Ja, klar. Mhm. Wie oft seht ihr euch? Zweimal die Woche. Zweimal die Woche? Mhm. Und wenn es dann zum Sex kommt, bist du dann gerne dabei oder denkst du, na, ich muss es jetzt für sie machen? Also teils, teils. Ich habe mich am Anfang schon fast überwinden müssen. Weil ich gedacht habe, ja, sie erwartet es jetzt und es gehört ja auch dazu. Und genau, ja, ja, ja. Richtig, aber ich glaube, der Impuls kam nicht wirklich von mir. Ich habe mich da ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Hast du sie überhaupt jetzt in den 4 Monaten einmal gezielt richtig angebaggert? Ja, doch. Das schon. Also es gab schon ein paar Situationen, wo ich dann doch wild auf sie war. Aber Ja, also nicht so oft. Gab es denn jetzt innerhalb dieser 4 Monate, hast du da einen Orgasmus erlebt mit ihr? Ja, ja. Schon. Das schon? Ja, ja, ja. Redest du mit ihr über die Probleme, die du hast, oder schweigst? Ja, ja, schon. Sie hat die gar nicht? Nee. Mhm. Also ich würde natürlich auch gerne oft Sex haben und also öfter natürlich, und das setzt mich aber schon auch irgendwie unter Druck, diese Erwartungshaltung. Natürlich, klar. Ja, ja, klar. Ja, ja, sicher. Schwer zu sagen. Das ist wirklich schwer zu sagen. Es kann natürlich sein, dass da auch noch eine Hemmung ist, dass du das gar nicht, dass da irgendeine eine moralische Barriere bei dir ist, unterbewusst, die sagt, ich will und kann mich da noch nicht so richtig gehen lassen. Andererseits kann es aber auch sein, dass es ein Zeichen ist, dass es nicht so richtig deine Welt ist. Kann ja auch sein. Richtig. Und wie finde ich das jetzt raus? Indem du, ja, nee, das kannst du so rauskriegen, indem du einfach natürlich jetzt weiter in der Beziehung bleibst. Offensichtlich magst du die Frau ja sehr gerne. Ja, total. Und nach ich meine, jetzt sind gerade 4 Monate rum. Nach weiteren, sagen wir mal, 4 Monaten, da weißt du Bescheid. Wenn es bis dahin nicht anders ist, dann ist es nicht anders. Das ist nicht deine Welt. Dann bist du vielleicht in einem Sinne leicht bisexuell, dass du gerne mal so kuschelst und ein bisschen mal küsst mit einer Frau, aber nicht für eine richtige lesbische Beziehung, wenn du lesbisch genug bist. Weiß ich nicht, aber sage ich so. Interpretiere ich gerade mal so. Bist du denn in Sachen Sexualität eher schon ein bisschen gebremst immer gewesen in deinem Leben? Nee, eigentlich nicht. Eine offene Frau? Eigentlich schon, ja. Ja. Und hast auch den Sex mit den Männern gut ausgelebt? Ja. Frei, hast dich fallen lassen, alles so? Ja, ja, ja, ja. Und hattest du auch früher nie so Bedenken gegen Lesben? Doch. Ehrlich gesagt, also ich konnte es nicht nachvollziehen. Und hätte mir nicht vorstellen können, dass ich jemals mit einer Frau, und ich weiß, das ist auch das so ein bisschen, dass ich mit dem Status Lesbe für mich jetzt überhaupt nicht so kann sein. Komme, ne? Kann das sein. Auch gar nicht sein will. Also wenn ich jetzt irgendwie mich vorstellen müsste sagen, ja. Das meinte ich gerade. Bin mit einer Frau zusammen, das klingt mir etwas komisch. Wie hast du denn früher über Lesben gedacht? Abgesehen davon, dass du es dir nicht vorstellen konntest. Also, ich wollte eigentlich so mit der ganzen Szene nichts zu tun haben. Das kann natürlich auch der Grund sein, dass sich das immer noch bremst, weil du sagst, ich will eigentlich nicht so sein. Ja, das finde ich manchmal auch. Also ich denke, ich will gar nicht zu dem gehören, ich will nichts zu tun haben und schon gar nicht will ich eine von denen sein. Genau. Ja. Eine von denen, wie sich das anhört. Ja, so von, Mann. Weiß ich nicht, doch manchmal sehr maskulin aussehenden Frauen. Mensch, Svenja, ja, das gibt es. Aber es gibt solche Schüsse von Frauen, die lesbisch sind, die man nicht, ich glaube, dass ich einen guten Blick mittlerweile dafür habe, die ich nicht als Lesben erkenne. Die so feminin sind und so, also das, ich meine, die anderen, die erkennt man so, weißt du, die du gerade angesprochen hast, die sind, aber das ist eine gemischte Welt, wie auch die schwule Welt gemischt ist, das sind nicht alles Tunden, da gibt's auch harte Kerle. Und bei den Heteros genauso, alles gemischt. Probier dich mal ein bisschen mehr aus. Wenn das vielleicht der Grund ist, da kannst du ja gegen angehen, indem du einfach halt dieses Tabu, was du da selbst aufgebaut hast, durchbrichst. Denn hier geht's ja nicht um, hier geht's um deine Liebe zu deiner Freundin und nicht um die theoretische Überlegung, bin ich jetzt lesbisch, gehöre ich dazu, das ist alles scheißegal. Deine Freundin, deine Liebe, und wenn du dann daraus eine andere Identität nach außen hast, na okay, dann ist es halt so. Das ist ein bisschen komisch, ne? Nach so vielen Jahren dann auf einmal. Okay. Aber hört man immer wieder solche Geschichten. Immer wieder. Ja. Das gibt's und das gehört auch mit zur Normalität. Also beobachte dich mal scharf und wollen wir hoffen, dass. Ich hoffe mal, dass es nur, dass es die Hemmung ist und dass es alles aufbricht. Ja, ich hoffe das auch, ansonsten ist es wirklich wunderbar und ich war nur so verliebt. Sonst meldest du dich nochmal in einem halben Jahr. Okay. Ja, sehr gerne. Okay. Svenja, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke dir. Tschüss. Dir auch. Tschüss. So, liebe Leute, morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema Autos. Ich möchte gerne mit euch rundherum um das Thema Autos sprechen und mich unterhalten und frage euch, was ist euch in einem Auto oder mit einem Auto schon alles passiert? Liebt ihr vielleicht euer Auto mehr als eure Freundin? Seid ihr Autohasser? Wenn ja, warum? Habt ihr vielleicht ein spezielles Traumauto, ein spezielles Modell, ein sehr ausgefallenes Modell, was ihr ja sehr gerne habt und mir das mal erzählen wollt? Das Thema heißt Autos. Was ist euch mit in und wegen eines Autos schon alles passiert. Es kann ja auch ein schlimmer Unfall sein, der euer Leben sehr verändert hat, radikal verändert hat durch ein Auto oder wegen einem anderen Wagen. Es muss ja gar nicht euer eigener Wagen gewesen sein. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch morgen während der Sendung, vor der Sendung 0800 220 50 50 oder mailt uns am besten schon mal unter domian@wdr.de. Autos, das ist das Thema morgen. Heute geht's weiter mit der freien Themennacht und ich freue mich auf Silvia und die Silvia ist 32. Guten Morgen, Silvia. Hallo. Hallo Silvia, um was geht's bei dir? Mein Thema soll eigentlich sein, ich möchte Leuten Mut machen, die mit einem Stoma leben müssen. Also auch ein Leben mit Stoma kann schön und toll sein. Also, das übersetzen wir jetzt mal mit einem künstlichen Darmausgang. Genau. Ja. Also, man kann ihn ja bekommen durch Krebserkrankungen oder wie es bei mir war. Ich hatte schon seit 15 Jahren Morbus Crohn und der war die meiste Zeit halt chronisch aktiv. Und ich meine, jeder kennt ja oder weiß, wie er sich fühlt, wenn er Magen-Darm-Grippe hat. Mhm. Und das war halt Dauerzustand. Durchfall, Übelkeit und Schlappheit. Und wie viele Jahre hattest du Morbus Crohn schon? Jetzt sind es 15. Also mein Stoma habe ich jetzt seit anderthalb Jahren. Da waren es so wieder 13,5 Jahre. Ja. Und ich habe mich da vorher schon mit beschäftigt, weil ich auch schon viele Jahre in einer Selbsthilfegruppe tätig bin für Darmerkrankungen. Mhm. Und habe mich eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, drauf gefreut, aber ich wusste, es bringt mir Erleichterung. Also, das ist ja interessant, weil die meisten Menschen natürlich Angst davor haben, einen künstlichen Darmausgang zu bekommen. Ja. Je jünger, glaube ich, desto mehr Angst. Aber das kann man, glaube ich, auch nicht sagen. Auch ältere Leute möchten das natürlich nicht haben und haben davor auch Angst. Du hast dich drauf gefreut. Ja, also kann man wirklich so sagen. Ich wusste es ja vorher schon. Ich meine, ich musste am Tag zwischen 10 bis 20 Mal auf Klo. Und weil du immer Durchfall hattest? Genau. Ja, und das heißt, ich war auch sozial ziemlich eingeschränkt. Ich konnte ja nicht, ich sag jetzt mal, mit dem Dixie auf ein Konzert gehen oder so. Ne? Also Ist das auch verbunden bei Morbus Crohn mit Schmerzen im Darm? Kann man da Schmerzen haben? Oh ja, kann man. Bauchschmerzen. Tolle Bauchschmerzen, ja, klar. So, jetzt kam vor anderthalb Jahren kam der künstliche Darmausgang. Genau. Wie geht das eigentlich? Wird der Anus verschlossen oder wie geht das? Das gibt es wahrscheinlich auch. Bei mir war es erstmal deshalb, weil der Dickdarm Ruhe brauchte und am Ausgang, also am Popo, da waren auch so Abszesse, die mussten beseitigt werden. Mhm. Und was mich selber sehr erstaunt hat, ich wurde nach der Narkose wach und die haben die Stoma gar nicht mit einem offenen Schnitt angelegt, sondern laparoskopisch, also durch so drei kleine Schnitte und da wurde das eben gemacht. Mhm. Und bei den ersten Verbandswechseln mochte ich auch gar nicht hingucken und ich denke, oh, wenn die Fäden ziehen, das tut ja bestimmt weh. Mhm. Aber die haben das wirklich. Es hat nicht wehgetan. Also es wurde ja quasi so ein Loch in die Bauchdecke geschnitten, so unterhalb seitlich des Bauchnabels. Mhm. Und das ist ungefähr ein Durchmesser von 2 Zentimetern. Und da ist halt der Dünndarm rangenäht mit einem Faden, der sich selbst aufgelöst hat. Ja. Und da guckt jetzt so ein kleiner Bobel halt raus. Ja. Und da wird dann eine Versorgung draufgeklebt mit Beuteln und kann man sich vorstellen, als sei das so ein kleiner Schlauch, der da rauskommt? Ja, dieser Schlauch ist aber nur so 1 Zentimeter lang. Ja. Also nur so ein bisschen. Und was für ein Durchmesser hat der? 2 Zentimeter. 2 Zentimeter, das ist nicht viel. Nee, also direkt nach der OP war der bei 4,3 Zentimeter. Das ist aber normal, dass der danach schrumpft, weil ja durch die OP alles sehr geschwollen ist. Reichen denn 2 Zentimeter für Stuhlgang aus? Kann da alles dann durch? Ja, der ist ja flüssig, weil bei gesunden Leuten wird ja erst im Dickdarm die Flüssigkeit dem Stuhlgang entzogen sozusagen. Ach so. Vorher im Dünndarm ist der sowieso noch flüssig und deswegen passt das da durch. Und der gesamte Dickdarm, ist der stillgelegt oder rausgenommen? Ja, noch stillgelegt. Ich habe immer gehofft, dass ich einen Teil erhalten kann, dass wir den zwischensetzen können. Ja. Weil grundsätzlich ist es bei mir so, das Stoma kann zurückverlegt werden. Aber durch diese Abszessoperation und so ist mein Schließmuskel nicht mehr so ganz intakt. Und das möchte ich also gar nicht. Und ich hatte jetzt letzte Woche erst in dem Krankenhaus, wo ich operiert wurde, hatte ich Spiegelung, Darmspiegelung, ja, von hinten und vorne. Und Ach, das kann man dann von hinten auch noch machen? Noch geht das? Ja, also da ist noch alles offen. Der, ist, der ist auch noch drin, nur nicht mehr angeschlossen. Und da wurde dann festgestellt, dass wirklich alles raus muss. Ich warte jetzt täglich auf den Anruf, wann der OP-Termin ist. Und, aber du klingst ganz entspannt nach dem Motto, so schlimm ist es dann auch nicht. Nee, also ich bin eigentlich nur ein bisschen genervt, weil jetzt, ja, der Frühling ist da, ne? Das Wetter ist schön, mir geht's relativ gut. Und die haben schon gesagt, die nächste OP wird ein offener Bauchschnitt, das können die nicht nochmal laparoskopisch machen. Und naja, man weiß, die Narbe ist dann ja auch entsprechend lang und die Bauchdecke muss wieder zusammenwachsen, die Muskeln und... Gut, das ist eine unangenehme Nachwirkung der Operation. Ja. Aber die Tatsache, dass du dann für immer einen künstlichen Darmausgang hast, schreckt dich nicht ab. Nee, weil ich weiß, mir geht's so besser. Kannst du, kannst du denn alles so im Leben machen, was Menschen, die keinen künstlichen Darmausgang haben, auch machen? Also ich würde sagen fast. Man muss jetzt aufpassen, man darf nicht schwer tragen, weil die Bauchdecke instabil ist. Und bei manchen Sportarten, ich sage jetzt mal Boxen oder so, sollte man auch aufpassen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass du Boxerin bist. Aber zum Beispiel schwimmen. Kannst du schwimmen gehen? Ja, ich war auch schon schwimmen. Wie macht man denn das? Dann hast du ja diesen Beutel da hängen. In den Beutel fließt ja ständig Kot. Genau. Und wie kann man da schwimmen gehen? Geht ganz gut. Also erstmal, Voraussetzung ist, man kann sich auf seine Versorgung verlassen. Das wird ja auf die Haut geklebt. Und das ist bei mir der Fall. Das ist ganz dicht. Da kommt nichts durch und raus. Null. Und das Null. Riecht auch nicht. Nein, gar nicht. Früher hatte man ja schon mal die Sorgen, oder da ist es ja auch passiert, dass es dann doch Gerüche gab. Ja. Bei dir riecht man nichts. Nur wenn man das Ding abnimmt, dann natürlich Ja, also die erste Zeit hatte ich noch nicht die richtige Versorgung. Da sind auch viele Pannen passiert, aber das ist jetzt nicht mehr so. Ich kann mich darauf verlassen. Und es gibt verschiedene Beutelgrößen. Und zum Schwimmen habe ich, oder für intime Stunden, habe ich halt so ganz kleine. Die sind so groß wie eine Untertasse, sage ich jetzt mal. Und die einzige Einschränkung beim Schwimmen ist, ich habe früher ein Bikini getragen. Das geht und jetzt habe ich, also wird auch gehen, aber es ist nicht so schick. Ja. Und jetzt habe ich halt einen Tankini, ne? Und selbst ein was hast du jetzt? Ein Tankini? Ein Tankini. Was ist das? Wie ein Bikini, nur wo das Oberteil bis über die Hüfte geht. Achso, das heißt, da drunter ist dann das Beutelchen versteckt. Genau. Jetzt hast du gerade in die Hose rein. Und das fällt gar nicht großartig auf. Nein, selbst meine Schwester, die es ja weiß, wir waren schon mehrmals schwimmen und sie weiß es ja, sie sagt... Ich weiß es, aber selbst ich sehe nichts. So, Stichwort, hast du gerade selbst gebracht, intime Stunden. Hast du einen Freund im Moment? Ja. Ja. Den hatte ich auch schon vorher. Wie stelle ich... Den habe ich auch in einer Kur kennengelernt. Das war mein zugeteilter Tischnachbar. Und den kenne ich jetzt ungefähr 5 Jahre. Hat der auch einen künstlichen Ausgang? Nein, der hat auch Morbus Crohn, aber keinen Ausgang. Ja. Aber er hat die Zeit miterlebt, wie es mir vorher ging. Ja. Ich hatte auch ganz schlechte Zeiten, da konnte ich den Haushalt nicht geregelt kriegen, gar nichts. Und war auch psychisch nicht gut drauf. Er hat 2 Kinder, mit denen konnte ich kaum spielen. Und jetzt sieht er ja, wie es mir besser geht. Ne? Ja, okay, das kann ich ja noch verstehen. Dass das so objektiv betrachtet, dass für dich ein Glück ist, dass du den Darmausgang hast, den künstlichen. Aber jetzt mal so ganz, ganz ehrlich, wenn du in einer intimen Situation bist, da hast du ja nun kein Bikini und keine Hose mehr an. Jetzt hängt dieser Beutel da irgendwie. Ja, lass hängen. Ne? Schämt man sich da nicht? Hat man nicht Angst? Es wird doch jetzt was abgerissen? Oder? Nee, also ich hab mir vorher die größeren Bedenken gehabt. Ich hab dir gedacht, Mensch, ziehst dir ein Oberteil über, machst ein Tuch drum, dies oder das. Alles Humbug. Lass hängen, also... Ist halt so, ne? Und? Also er hat da zum Glück kein Problem mit. Ihn stört's nicht. Sind das durchsichtige Beutel? Die gibt es ja, aber meine sind nicht durchsichtig, die sind hautfarben. Finde ich dann auch angenehmer. Ja, das heißt, man sieht den Code zumindest da nicht, wenn ihr Spaß miteinander habt. Nein, genau. Man sieht da nichts. Du hast das Glück, dass du einen Freund hast, der so quasi in diese Krankheit und in all diese Sachen mit reingewachsen ist und sehr vertraut ist damit. Wenn du mal drüber nachdenkst, du würdest einen neuen kennenlernen, wäre das eine Hemmung für dich? Ja, also ich habe ja schon so eine Pro- und Kontraliste gemacht, für oder gegen so einen also ob er bleibt oder nicht, mein Bubbel. Und das wäre der einzige Punkt, wo ich nicht weiß, wie es wäre. Mhm. Also, weil weiß meine Familie das, mein Sportverein weiß das, weil nur so können die ja auch Verständnis haben, wenn ich mal kurzfristig absagen muss. Ja, ja. Was für einen Sport machst du? Tischtennis. Okay, also das ist ja dann harmlos. Ich gehe da auch mit den Damen duschen und so, die kennen das alles, das ist kein Problem. Ja, und was machst du vom Beruf? Ich bin berentet. Ja. Also ich habe Vermessungstechnikerin gelernt. Mhm. Während der Ausbildung habe ich die Krankheit gekriegt, da war die aber noch nicht ganz so schlimm. Mhm. Ich konnte die Ausbildung auch beenden und habe noch ein Jahr gearbeitet. Ja, mit 20 musste ich dann Rente beantragen. So früh schon? Ja, das lief dann mal ein Jahr, anderthalb. Das muss dann halt beantragt werden, um verlängert zu werden. Das wurde auch immer getan. Und seit jetzt ein paar Jahren ist das halt also endgültig berendet bis zum 65. Lebensjahr. Und dann? Und dann keine Ahnung. Dann bist du wieder berentet. Genau. Aber das zeigt mir schon, wie schwer deine Erkrankung ist, denn so leicht wird man ja nur nicht berentet. War das schon sehr heftig, was du mitgemacht hast. Ja, also das Einzige, was jetzt noch so ein bisschen, was mich eigentlich ein bisschen nervt, ist, normal, wie ja schon vorhin gesagt, nimmt ja der Dickdarm die Flüssigkeit aus dem Körper auf. Mhm. Und das geht bei mir nicht mehr und der Dünndarm hat diese Funktion nicht übernommen. Mhm. Das heißt, die Flüssigkeit, die ich trinke, wird nicht vom Körper aufgenommen. Die kommt nicht über die Blase raus, sondern über den Darm. Ach so. Und jetzt muss ich täglich Infusionen bekommen, so ein bis zwei Liter. Das heißt, du kannst gar nicht mehr Pipi machen gehen? Naja, so 300 Milliliter oder so, ne? Wie oft ist denn dann dein Beutel voll am Tag? Ja, also je nachdem, wie viel ich trinke, auch 5-6 Mal bestimmt. Und wie groß ist der normalerweise, wenn du gerade nicht schwimmen gehst? Es gibt einen mit 500 Milliliter, einen mit 350 und einen ganz kleinen, da passt nicht viel rein. Ja. Und da musst du jetzt jeden Tag Infusionen bekommen? Ja, das kann ich aber. Ich habe einen Port implantiert bekommen, so unterm Schlüsselbein. Mhm. Und da wurde ich angelernt und kann das selber zu Hause machen. Das sind solche Infusionen, wie man es im Krankenhaus kennt. Genau. Da sind dann, das ist reine Flüssigkeit, damit du das bekommst. So. Und trotz auch dieser Beschwerlichkeit, das ist ja auch noch wieder ein Zusatzproblem, bist du guter Dinge? Ja, also ich bin da eigentlich guter Dinge, weil das mache ich entweder nachts oder ich mache Mittagsschlaf. Ja. Mittags lasse ich das durchlaufen. Ja. Und dadurch, dass der Darm jetzt ja noch entzündet ist und noch Schmerzen sind, bin ich noch matt oder kraftlos und das halt auch durch diesen Flüssigkeitsverlust. Ja. Und das nervt mich unheimlich. Ich würde wieder gern so viel können wie früher. Verstehe. Also ich war immer ganz aktiv. Mhm. Jetzt haben wir gerade, also meine Schwester baut gerade ein Haus und hat ein kleines Kind und da kann ich halt nicht so, wie ich will. Ist denn die Hoffnung, besteht die Hoffnung, dass das Morbus Crohn jetzt durch diese operativen Eingriffe besiegt ist? Hoffnung natürlich. Praktisch sieht das so aus, dass Morbus Crohn kann ja vom ganzen Verdauungstrakt betroffen sein, also vom Mund bis unten runter und dass es dann hochwandert, aber da gehe ich mal nicht von aus. Nee, da wollen wir jetzt gar nicht die schlimmste Sache bedenken. Ich muss gerade mal eine Zeit bedenken, wir reden schon so lange miteinander, Silvia. Fand ich super interessant und finde dich eine sehr nette und sehr positive Frau. Und ich glaube, dass du vielen Menschen, die vielleicht kurz vor der Entscheidung stehen, dass so etwas gemacht werden muss, sehr, sehr zugesprochen hast und sehr Mut gemacht hast. Da bin ich aber ausgesprochen überzeugt von. Schön, dass du angerufen hast. Ja, bitteschön. Dann wünsche ich alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das war die Silvia um 1.42 Uhr und schon geht's weiter mit Chris. Und Chris ist 31. Guten Morgen, Chris. Hi, Domian. Chris, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, schön. Ich wollte nochmal ein Kompliment für deine Sendung machen. Echt super, dass es gibt. Dankeschön. Ja, bei mir ist eigentlich mein Problem, Entschuldigung, ein bisschen erkältet. Mein Problem ist eigentlich, dass ich an meiner Männlichkeit irgendwo zweifle. Im Hintergrund der Geschichte ist, ich habe eine Freundin gehabt, mit der war ich zusammen. Wie lange? War auch alles super, 2 Jahre knapp. Ja. Und es war auch eine super Beziehung, war alles toll. Auch sexuell alles super und dann hat man sich eben getrennt, wie das so in Beziehungen ist. Die Leben passten nicht mehr, man hat verschiedene Jobs gehabt, die dann räumlich auch sehr weit auseinander waren. hat man einfach beschlossen, dass die Beziehung eben keinen Sinn mehr hat. Und seitdem bin ich eben Single. Und wann war die Trennung? Das ist jetzt 2 Jahre her. Anderthalb, 2 Jahre her. Ja. Und seitdem habe ich dann auch mehrere neue Frauen kennengelernt und habe dann auch versucht, mit diesen Frauen intim zu werden. Aber es klappte eigentlich überhaupt gar nicht. Also ich habe von der körperlichen Situation, ich habe natürlich vom Geist her das Verlangen und den Drang danach gespürt, nach körperlicher Nähe, auch nach sexuellen, nach sexueller Nähe. Mhm. Aber es klappt einfach nicht mehr. Gar nicht? So, weil, nee, gar nicht. Und, also du kriegst keine Erektion? Nee, gar nicht. Ich bin zwar körperlich geil, wenn man das so sagen darf, ja, aber ich kann es dann eben nicht vollenden, weil das geht einfach nicht untenrum, weil ich immer nur an sie denke und irgendwo klappt das nicht. Und das ist eine Sache, die belastet mich eigentlich jetzt schon seitdem das auseinander ist, seit 2 Jahren. Und ich habe dann mehrere Sachen auch versucht. Ich arbeite als Türsteher, mhm, so am Wochenende nebenbei. Mhm. Ich würde mich auch nicht unbedingt als hässlich beschreiben, auch im Grunde relativ attraktiv. Mhm. Und bekomme da auch mehrere Angebote. Mhm. Und bin eigentlich kein One-Night-Stand-Typ so. Habe das aber dann trotzdem mal versucht, weil ich dachte, irgendwann muss es ja klappen. Und dann waren auch Frauen bei, die wirklich absolut in meinen Augen erotisch waren, mhm, von oben bis unten. Und man ist dann auch zu mir nach Hause gefahren. Man hat dann miteinander, naja, Spaß gehabt und gefummelt und so weiter und so fort. Und als es dann eben letztendlich ernst wurde, konnte ich dann wieder nicht mehr. Und das ist ein Ding, das belastet mich gewaltig. Ich habe es dann auch schon, ja, mit Hilfsmitteln versucht, sprich auch mal Viagra genommen. Ich war schon beim Arzt und der hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, wie hast du dann Viagra mehr oder weniger? Mhm. Klopfte mir auf die Schulter und sagte, dann bist du nicht alleine. Das hat mich dann so ein bisschen auch ermuntert irgendwo. Mhm. Aber man ist dann doch irgendwo wieder alleine. Und du hast es versucht und eingenommen, dieses Medikament? Genau, genau. Und trotzdem nicht funktioniert? Nee, trotzdem nicht. Ich habe gemerkt, ich kriege einen roten Kopf und die Durchblutung ist wohl angeregt, man merkt alles. Mhm. Aber das Blut kommt eben nicht dahin, wo es eigentlich hingehört. Und das ist eine Sache, das belastet mich gewaltig. Wie ist das denn so, Stichwort Selbstbefriedigung, Onanieren? Geht das? Ja, aber das mache ich eigentlich ungern, weil das fühlt sich für mich dreckig an. Also das dreckig? Ist für mich nicht, ja, das ist für mich nicht das Wahre. So. Das ist, also komische. An. Wie bitte? Ich fasse mich dann selber an. Das ist so. Ich meine, ich mag meinen Körper, aber das ist für mich nicht das Gleiche. Ich meine, klar, man macht es, wenn der Punkt irgendwo da ist. Und hast du es früher denn gemacht? Nö, eigentlich nicht, weil ich in einer Beziehung war und das war eigentlich relativ gut dann auch sexuell. Okay, aber es gab ja auch mal Zeiten vor der Beziehung, wo keine Beziehungen waren. Hast du es nie, das ist ungewöhnlich für meinen, deswegen frage ich gerade so. Ja, man macht es schon irgendwo, aber es ist nicht das, was mich befriedigt, so auf Dauer. Ja gut, klar, das ist natürlich nicht so temporär ist es. Also für mich ist nur interessant zu erfahren, ob wenn du es jetzt machst, dann klappt das mit der Erektion. Ja, das geht. Das ist also hundertprozentig. An was denkst du dann, wenn du das jetzt machst? Ja, ich denke dann immer bei der Selbstbefriedigung. Mhm. Dann denke ich eigentlich gar nichts. Dann mache ich mir ein Filmchen an oder ähnliches und dann klappt das so. Okay, also du denkst ja nicht explizit an deine Verflossene. Nee, das nicht. Dann das klappt auch alles, weil dann bin ich auch nicht unter so einem Druck irgendwo oder habe das Gefühl, ich gehe fremd oder wie auch immer. Mhm. Weil ich glaube, das ist mein Hauptproblem, dass ich immer meine noch, wir sind noch zusammen ist ja so mit dem Kopf. Irre, noch 2 Jahre. Und ich meine, ich gehe dann fremd. Also ich kann auch keine Frau irgendwie übernachten lassen oder ähnliches, weil ich dann immer meine, ich gehe fremd, obwohl wir nicht mehr zusammen sind. Mhm. Sag mir noch mal ein bisschen was Konkreteres zu dem Schluss. Wer hat dann letztendlich Schluss gemacht? Sie hat Schluss gemacht. Mit der Begründung? Genau. Ja, mit der Begründung, ich entferne mich zusehends von ihr und ich soll mal lernen, so nach dem Motto, wie ist es ohne mich, dass ich das schätzen lerne, was ich nicht habe, um das dann besonders zu schätzen, wenn ich es wieder habe. Oh, das ist ein Hammersatz. Ja, das ist eine moralische Keule. Genau. Siehst du irgendeine Schuld, dass du dich ja wirklich nicht gut verhalten hast in den 2 Jahren? Ja, es gibt natürlich immer Höhen und Tiefen und der Ex-Freund war immer ein Problem und wenn das zum Ex-Freund kam, dann bin ich dann natürlich auch mal ein bisschen fuchsiger geworden. Das ist eben die Eifersucht. Das ist eigentlich das Einzige, was ich so hatte als Problem. Schlimme Eifersuchtsausbrüche? Ja, schon. Also ich zitter am ganzen Körper. Ich könnte nie eine Frau schlagen, also nicht. Aber ich werde schon innerlich aggressiv. Ich kriege dann Magenschmerzen und zitter am ganzen Körper und verlasse dann fluchtartig das Haus und muss für mich alleine sein, damit ich mich beruhige. Mhm. Denn da hat sie drunter gelitten. Aber ich glaube nicht, dass das Hauptproblem war. Was war das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist dann einfach, dass man sich verändert hat. Also wir sind zusammen groß geworden. Wir haben zusammen letztendlich das Leben kennengelernt und sie wollte dann unbedingt studieren und ich hatte einen festen Job und Studienplatz hat sie dann nur in Hannover bekommen und das war dann zu weit weg und dann habe ich dann natürlich auch gesagt, das geht nicht, wir wollen noch Familie gründen und so weiter und dann hat sie einfach gesagt, der Drang für sie, ja, das Studium absolvieren, so, jetzt bin ich schon völlig nervös. Mhm. Das Studium zu absolvieren, das ist für sie wichtiger als die Beziehung. Okay, in erster Linie, und sich selbst zu verwirklichen, kann ich auch verstehen für ein junges Mädchen. Ja. Dann habe ich gesagt, das ist nicht das, was ich mir wünsche, und dann passt es eben einfach nicht mehr. Mhm. Jetzt sind 2 Jahre vergangen. Hast du irgendwie Kontakt mit ihr noch gehabt in den 2 Jahren? Ja, unregelmäßig. Man telefoniert ab und zu mal. Ja. Ja, sie schreibt mir dann auch, dass sie mich vermisst und so. Aber das macht natürlich nur noch schlimmer dann irgendwie. Mhm. Hat sie einen Freund? Nee, hat sie nicht. Sie hat mir jetzt gesagt, sie hat jemanden kennengelernt. Ja, ich weiß nicht, ob sie mich damit quälen möchte oder ob sie einfach nur ehrlich ist. Mhm. Ich meine, vielleicht ist es dann, wenn ich jetzt weiß, dass sie einen festen Freund hat, dass ich dann auch vom Kopf frei bin und dann was mache. Ich habe jetzt auch jemanden kennengelernt. Christina heißt, die ist ein wunderschönes Mädchen. Mit der würde ich auch gerne versuchen, ob es dann klappt. Also es wäre für dich, glaube ich, ich glaube, es wäre für dich ein großes Glück, wenn die endlich einen Freund hätte und dir das auch erzählen würde. Ja, dass man dann vielleicht 2 Wochen traurig ist, aber dann davon abschließt. Ja, ich meine, 2 Jahre eine Sache hinterher trauern ist schon krass. Ja. Und offensichtlich hat sie ja für sich eine Entscheidung getroffen, dass sie mit dir nicht leben will. Genau, aber sie sagt mir trotzdem nach wie vor, ich wäre ihr Traummann, ich wäre das, was sie gesucht hat und was sie immer wollte. Finde ich völlig, muss ich ihr gleich sagen, finde ich völlig bescheuert, wenn eine Frau oder wie auch immer jemand das dann hinterher sagt, nachdem man sich getrennt hat. Was soll das? Wenn du ihr Traummann wärst, wärt ihr zusammen. Ja, nur sie sagt einfach... Geschwafel ist das. Ja, und sie sagt jetzt, ich bin ihr Traummann und den sie jetzt hat, er kommt bei weitem nicht an dem dran, was ich sie geben kann, aber weil es mit uns eben nicht passt, muss sie dann den nehmen. Ja, eben mit euch nicht passt, bist du nicht ihr Traummann. Sonst würde es ja passen. Finde ich völlig, völlig unsinnig. Ich würde dir auch dringend raten, den Kontakt komplett abzubrechen. Was soll das? Das wirft dich, ich glaube, das wirft dich jedes Mal zurück, wenn du so ein Gespräch führst mit ihr. Ja, weil das Problem, was ich jetzt habe, ich habe, wie gesagt, jetzt jemanden kennengelernt, ein Mädel, mit der würde ich gerne intim werden. Sie ist wirklich eine wunderschöne Frau. Mhm. Mit der würde ich gerne intim werden. Sie ist auch, sie kommt morgen früh auch zu mir zum Frühstücken und so weiter. Wir haben morgen beide frei. Dann würden wir auch gerne ein bisschen kuscheln wollen und so weiter. Mhm. Nur ich habe einfach Angst, wenn ich sie dann bei mir im Bett habe, ist das schon das erste Mal, dass ich dann als Mann wieder versage. Ne? Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ich sage dann immer meistens vorher die Termine ab oder diese Treffen dann kurzfristig ab, weil ich einfach Angst habe, es geht dann nicht. Du findest die nett, die Frau morgen, die morgen kommt, die findest du nett? Ja, es ist eine wunderschöne Frau. Ja, also nicht nur wunderschön, sondern ist auch ein guter Typ, ja, die Frau. Ja, wunderschön meine ich jetzt in der Gesamtheit. Nicht nur in der Gesamtheit, ja, okay. Mhm. Ja, genau. Okay, dann warte doch mal ein bisschen mit der intimen Begegnung. Das muss ja nicht gleich am Morgen sein, nach dem Kuscheln. Ich traue dann auch nicht zu sagen, dass ich da das Problem habe emotional. Weil finde ich wohl. Das mit, wenn man an die eine Ex rumgeht. Doch, würde ich, das wollte ich mich gerade sagen. Ich glaube, das entspannt einen schon sehr, wenn man da mit offenen Karten spielt. Dass du da irgendwie, das ist ja auch so, du lügst ja auch nicht, dass du irgendwie noch verwoben bist mit der alten Geschichte und du dann eine Hemmschwelle hast. Ich glaube, Angst, dir weh zu tun. Ach Quatsch. Eine gute Frau, ein guter Partner wird das wertschätzen, wenn du so ehrlich bist. Und ja, vielleicht geht man immer von seinem persönlichen Empfinden aus und denkt, der andere denkt genauso, ne? Ja, genau. Vielleicht ist das sogar der Kunstgriff, euch allmählich anzunähern und dass es dann endlich klappt. Aber was du auf jeden Fall von deiner Seite aus tun musst, den Kontakt komplett beenden. Wenn es nach 2 Jahren nicht wieder gefunkt hat, wird es auch nicht wieder funken. Du quälst dich ja. Ja, du quälst dich doch völlig. Ich habe es ja jetzt auch so verstanden, dass du organisch und so bist du völlig in Ordnung. Das ist eine reine Kopfsache, ne? Ja, ist eine absolute Kopfsache. Ja, ja. Ich kriege es eben nicht raus. Ja, ja, ich weiß. Ich habe vorhin eine Psychotherapie versucht. Ich habe 7 Sitzungen gemacht. Und als dann das Thema kam mit der Ex-Freundin und mit diesen körperlichen Problemen, bin ich dann mehr oder weniger fluchtartig durch die Tür und habe mich auch nie wieder gemeldet. Und sicherlich auch ein Fehler, aber ich glaube, dass du es auch alleine schaffen kannst. Aber dafür musst du eine Entscheidung treffen und du hast die Entscheidung noch nicht gefällt. Nämlich, dass du entscheidest, diese Sache ist wirklich vorbei mit der Ex. Und das weiß man das vom Herz irgendwie nicht. Ja, aber da muss man sich dann auch anstrengen und das sich immer wieder einbläuen. Wenn man zulässt, da noch gewisse Hoffnungen zu hegen oder zulässt, sich da einlullen zu lassen von solchen Sprüchen von der Frau, hast du schon wieder verloren. Ich glaube, das alte Rezept bei diesen Liebeskummergeschichten, und das ist ja eine Liebeskummergeschichte, ist nur extreme Strenge. Du bist Türsteher, du bist ein harter Kerl wahrscheinlich in diesen Sachen. Ja, dann, nach außen, klar. So, dann wende das mal für dich innerlich auch an. Dass du da einen Schlussstrich ziehst, das war Vergangenheit, das ist vorbei. Und du nach vorne guckst und nicht immer und immer wieder nach hinten guckst. Das ist traurig, das ist gelaufen, aber es ist vorbei. Wie lernt man dann sowas, wieder da intim zu werden? Dass man einfach sagt, jetzt, ich sag mal jetzt platt, einfach mal, ich nehme alles, was kommt, oder dass man sagt, man versucht wirklich das über Vertrauen oder so kennenzulernen? Ist eine Typfrage. Wenn du eher ein Typ bist, der nicht alles, was kommt, machen möchte, ist sicher. Naja, bist du nicht, ne? Nein, eigentlich nicht. So, dann wäre das ja, was morgen da ansteht, eine gute Möglichkeit, sich über eine Zuneigung zu einer Frau wieder in ein normales Level zu bringen. Hm. Mach es, geh es vorsichtig an. Schlaf nicht gleich mit der Frau. Erzähl dir ruhig mal aus deiner Vergangenheit. Das finden Frauen auch toll, wenn Kerle erzählen. Und wenn das eine gute Frau ist und wenn die ein gutes Herz hat, dann wird die das verstehen und ihr habt die besten Chancen. Ich bin ganz optimistisch. Ja, ich habe eine Nachbarin, mit der rede ich da sehr oft und häufig drüber. Das ist wie ein Kumpel für mich. Und sie ist sexuell, ist sie auch sehr offen und erzählt mir auch, was sie mit ihrem Mann so macht und so weiter. Und das finde ich ja schon interessant. Und ich höre auch gerne zu und sie gibt mir auch Ratschläge und sagt noch so und so und so. Das, was mich daran irgendwo ärgert, ich habe immer zu weiblichen Personen diesen Kontakt, aber wenn es dann hart auf hart kommt, kann ich dann wieder nicht in meinem Mann stehen. Ne? Und auch bei meiner Nachbarin, die ist auch eine attraktive Frau, und der mag ich das auch nicht so sagen, was ich dann sage, gut, das funktioniert dann einfach im Bett nicht. Ne? Mhm. Da muss man dann irgendwo auch, ja, man lügt dann auch irgendwo, um seine Männlichkeit auch zu schützen. Mhm. Ne? Also geh's mal so an, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Du hast nicht, überhaupt gar nichts zu verlieren. Du hast nur zu gewinnen. Mhm. Mach es, versuch es, Chris. Gut, dann versuche ich das morgen einfach mal, dass ich mir darüber rede, ganz offen und ehrlich. Genau. Und dann sehe ich auch, wie sie sich verhält. Genau. Und sie dann sagt, okay, wir versuchen es erstmal langsam mit Küssen und Streicheln und so weiter, dass du auch eine Erotik findest hier irgendwo. Absolut. Und wenn du dann soweit bist, dann geht es dann eben weiter, ne? So, genau so. Toi, toi, toi, Chris, alles Gute. Noch eine letzte Frage kurz. Und meinst du das medikamentöse als Unterstützung oder bringt das gar nichts? Das kann man ruhig machen. Also Unterstützung, irgendwann mal kann das sicher schon hilfreich sein. Das glaube ich schon. Wenn dir der Arzt das sowieso auch empfohlen hat, kann man da bestimmt nichts falsch machen, wenn du es nicht zu hoch dosierst. Und der Partnerin das auch sagen oder lieber das heimlich auf die Toilette, wenn ich gehe eben duschen oder so und dann schmeißt es dann rein? Auch eine schwierige Frage. Am besten wäre natürlich alles ohne. Das wäre die beste Methode. Hm. Also die Problematik erzählen und geh erstmal vorsichtig an die Frau ran. So, alles Gute, Chris, und toi, toi, toi. Super, Domian, ich danke dir, ne? Gerne, tschüss. Danke. Ciao. Und hier ist Michael. Michael ist 36. Guten Morgen, Michael. Einen wunderschönen guten Morgen. Michael, um was geht's bei dir? Ja, mit Abszessen. Was die Vorgängerin, die er jetzt, die eine Vorsprecher hatte, sondern die mit dem Enddarm, das ist natürlich etwas heftiger. Ich habe ein Problem gehabt mit Operationen. Und das ging über 10 Jahre fast. Mit Operationen von Abszessen? Ja, genau. Am Enddarm? Nein, nicht ganz. Ich wollte nur sagen, Enddarm ist etwas heftiger als mit meinem Problem, obwohl ich es in der Nähe der Genitalien habe. Das ist Das ist ja auch nicht schön. Ja, eben. Also es hat angefangen kurz 2000, um auf den Punkt zu kommen. Wir haben nicht viel Zeit, ich sehe das auf der Uhr. Mhm. Und da bin ich zum Hausarzt gegangen. Der sagte, ja, Blutabnahme, Bibablo, großes Blutbild, Bibablo. So, kurze Rede, langer Sinn, ist entsprechend darauf hinausgekommen, dass ich dann so eine Kapselverdrüsung habe. Das heißt, ich habe Drüsen, wo sich Kalkablagerungen. Und daraus entstehen, daraus entstehen die Abszesse. Richtig. Im Genitalbereich. Wie groß werden diese Abszesse? Boah, verrunkelmäßig, aber richtig heavy. Verrunkelmäßig sagt mir noch nichts über die Größe aus. Wie groß? Wie kratermäßig, eine Kirsche oder noch größer, eine Pflaume? Die sind heavy, die sind, man geht, man feuert dagegen, wenn man geht, wo man Heil- und Wundsalbe drauf tut oder auch. Also nochmal zur Größe, damit ich mir vorstellen kann, so groß wie eine Haselnuss oder wie eine Walnuss? Ja, in der Hinsicht, die Hälfte davon. Aber das reicht, wenn man geht. Ja. Dann kommt ja vor wie eine richtige Walnuss, eine richtig große. Und wie viel von diesen Abszessen hast du im Genitalbereich? Nicht im Genital, in der Nähe des Genitalbereichs. Oberschenkel hatte ich die. Mhm. Wie viele waren das? Auf jeder Seite ungefähr, da waren 6, auf der anderen 4. Oh. Ja, 4 auf der linken Seite, 6 auf der rechten Seite. Und die sind wegoperiert worden? Nein, erst per Schnitt vom Chirurgen. Ja. Dann ins Krankenhaus, aber das dauerte 2 Jahre. 2 Jahre? Ja, 2 Jahre. Wie dann 2? Dann haben sie sich das auch angeguckt. Ja. Und dann ging das Krankenhaus in Lüdenscheid, weil ich aus dem Sauerland komme. Also du bist 2 Jahre dann damit rumgelaufen? Ja, richtig. Und ich habe meine Tochter verloren, ich habe meine Freundin verloren. Ja. Und ich bin völlig fertig deswegen. Und sind die Abszesse denn jetzt rausoperiert? Grob. Auf der einen Seite durfte ich mit meiner eigenen Haut, wurde ich transplantiert, rechts. Mhm. Links wurde ich zugeknüpft und sehe aus, als ob ich zugenäht wäre von einem Azubi. Mhm. Und da habe ich meine Freundin verloren und da wollte ich drüber reden. Aber wenn ich jetzt sehe, dass wir kurz vor 1.59 Uhr haben... Ja, du guckst mit auf die Uhr, du Armer. Das tut mir jetzt sehr leid, dass wir ein bisschen in Zeitstress gekommen sind. Aber das ist so heavy, also Ich würde da gerne länger drüber reden, aber naja. Das biete ich dir aber jetzt an, dass wir dich gleich, nachdem die Sendung vorbei ist, nochmal anrufen. Gerne. Ja, das machen wir. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Danke, Domian. Sehr gerne, Michael. Alles Gute. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Danke. So, meine Lieben, das war's für heute. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Autos. Ich möchte mich mit euch gerne rundherum über das Thema Auto unterhalten und frage euch, was ist euch wegen eines Autos, in einem Auto oder mit einem Auto schon passiert. Und ich würde gerne vielleicht auch mit euch reden über eure Traumautos. Was ist das ausgefallenste Traumauto, was ihr habt? Oder gerne auch mit einem Autohasser oder was heißt Hasser, mit jemandem, der nun überhaupt nicht so ein Auto hält und da auch eine klare Meinung hat. Ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen unter 0800 220 50 50. Um 1 geht's los und ihr könnt mailen die ganze Nacht und überhaupt domian@wdr.de. Wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.